Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 19. Der Kampf um die Hornburg. Zwei Tage war Theodens Heer nun schon geritten. Die Luft nahm an Schwüle zu. Am Nachmittag begannen dunkle Wolken sie zu überholen. Die Sonne ging unter, blutrot im rauchigen Dunst. Die Speere der vielen Reiter bekamen feurige Spitzen, als die letzten Lichtstrahlen die Steilhänge der Berge erleuchteten. In dem roten Glühen sahen die Mann der Vorhut einen schwarzen Fleck, einen Reiter, der auf sie zukam. Sie hielten an und erwarteten ihn. Er kam. Es war ein müder Mann mit eingedelltem Helm. Langsam saß er ab und keuchte eine Weile. Endlich kommt ihr. Doch ihr kommt zu spät und mit geringen Kräften. Die Dinge sind schlecht gegangen, seit Theodred fiel. Gestern wurden wir unter schweren Verlusten über den Isen zurückgedrängt. Dann stießen während der Nacht frische Heere über den Fluss auf unser Lager vor. Saruman hat die wilden Bergbewohner und das Hirtenvolk von Dunland jenseits der Flüsse bewaffnet und auch auf uns losgelassen. Wir wurden überwältigt. Der Schildwall brach. Und Erkenbrand von Westwold ist mit allen Mannen, die er sammeln konnte, zu seiner Festung in Helmsklamm gezogen. Wo ist Eomer? Sagt ihm, es ist nichts mehr zu erhoffen. Theoden hatte schweigend hinter seiner Vorhut gewartet. Jetzt trieb er sein Pferd nach vorn. Keol, ich bin hier. Und auch Eomer ist hier. Mein König, ich hatte euch nicht gesehen. Das letzte Heer der Eolingers ist ausgeritten. Es wird nicht ohne Schlacht zurückkehren. Verzeiht, Herr. Aber du dachtest, ich bliebe wie ein alter Baum unterm Winterschnee. So war es, als du in den Krieg rittest. Doch ein Westwind hat die Zweige geschüttelt. Erteilt mir eure Befehle, Herr. Iss erst und dann lass dir ein frisches Pferd geben. Lasst uns reiten und Erkenbrand zur Hilfe kommen. Gandalf war inzwischen ein Stück vorausgeritten, saß auf einem Hügel und starrte gen Norden nach Isengard und gen Westen auf die untergehende Sonne. Als er zurückkam, hatte er seinen Entschluss gefasst. Während Theoden nach Helmsklamm reiten sollte, wollte er auf Schattenfell einen wichtigen Auftrag erledigen. Beschützt den Herrn der Markgut! Erwartet mich an Helmstor! Wie pfeilschnell sein Pferd davonspringt. Was das wohl bedeutet? Dass Gandalf sich eilen muss. Immer geht und kommt er unerwartet. Einige Meilen entfernt, am anderen Ende des Tals von Westfold, führte eine Schlucht in die Berge. Die Menschen dieses Landes nannten sie Helmsklamm, nach einem Helden aus alten Kriegen, der hier seine Zufluchtsstätte gehabt hatte. Am Eingang zur Klamm stieß von der nördlichen Felswand ein Grat vor. Auf diesem Felsvorsprung standen hohe Mauern aus uralten Steinen und in ihrer Mitte ein stolzer Turm. Hornburg wurde diese Festung genannt. Dort herrschte jetzt Erkenbrand, der Herr von Westfold, an den Grenzen der Mark. Ein Reiter näherte sich König Theoden und Eomer seinem Sohn, die Seite an Seite ritten. Überall sind Wolfsreiter. Ein Heer von Orks und wilde Menschen eilen von Süden heran. Sie wollen nach Helmsklamm. Ruhig, Kundschafter, ruhig. Was ist aus Erkenbrand geworden? Keiner weiß es. Wahrscheinlich wird er eingeholt, ehe er Helmstor erreicht. Hat man von Gandalf etwas gesehen? Ja, Herr. Man hat einen alten Mann in Weiß auf einem Pferd gesehen, der wie der Wind im Gras hierhin und dorthin über die Ebene geritten ist. Manche glauben, es sei Saruman. Manche sagen auch, Schlangenzunge sei gesehen worden mit einer Gruppe Orks. Es wird ihm schlechter gehen, wenn Gandalf ihn einholt. Die Nacht kam, aber sie ritten weiter, nur etwas langsamer Als die Dunkelheit zunahm und ihr Weg nach Süden anstieg, höher und immer höher in die düsteren Bergfalten. Sie fanden wenig Feinde vor sich. Hier und da stießen sie auf Orkbanden, aber die flohen, ehe die Reiter sie gefangen nehmen oder erschlagen konnten. Schaut, Eomer, Aragorn! Hinter uns! Fackeln! Wie rote Blumen auf schwarzen Feldern! Es ist ein großes Heer. Und uns hart auf den Fersen. Sie brennen nieder, was ihnen im Weg ist. Es grämt mich, vor ihnen zu fliehen. Ich wollte, wir könnten uns ihnen entgegenstellen. Wir brauchen nicht weit zu fliehen. Da vorne liegt Helms Deich, ein alter Graben und Schutzwall. Dort können wir uns sammeln und eine Schlacht liefern. Weder Mond noch Sterne schienen, als die Reiter Theodens zum Deich kamen. Der Schutzwall ragte plötzlich vor ihnen auf, ein hoher Schatten hinter einem dunklen Graben. Halt! Wer da? Der Herr der Mark reitet nach Helms Tor. Ich bin Eomer, Eomunds Sohn. Das ist eine gute Botschaft, auf die wir nicht zu hoffen wagten. Eilt euch! Der Feind ist euch auf den Fersen. Der König und sein Heerband besetzten die Hornburg. Die Pferde wurden hinauf in die Klamm geführt. 20 Fuß war der Klammwall hoch und so breit, dass 4 Mann nebeneinander auf ihm gehen konnten. Geschützt durch eine Brustwehr, über die nur ein großer Mann hinwegschauen konnte. 1000 Mann haben wir zum Kämpfen. Die Frauen und Kinder und die Alten haben wir in der Klamm versteckt. Aber sagt, Herr, was hört man von Erkenbrand? Unsere Kundschafter haben keine Nachricht von ihm. Hoffentlich ist er entkommen. Das ist guter Fels hier, ganz nach meinem Geschmack. Gib mir Zeit und 100 Mann von meiner Sippe und ich mache daraus eine Festung, dass sich daran die Heere wie Wellen brechen. Daran zweifle ich nicht. Aber mir gefällt dieser Ort ganz und gar nicht. Auch bei Tageslicht wird er mir nicht besser gefallen. Ich bin froh, dass du mit deiner Axt neben mir stehst. Danke dir. Aber noch froher wäre ich, wenn ich 100 Bogenschützen aus Düsterwald hier hätte. Es war jetzt nach Mitternacht. Zwischen den verästelten Blitzen sahen die Beobachter auf den Wellen den ganzen Raum zwischen sich und dem Deich von weißem Licht erhellt. Es wimmelte von schwarzen Gestalten. Dann peitschte Regen herab und die Dunkelflut stieg von Felsen zu Felsen bis zu den Wellen empor. Ein Hagel von Pfeilen schwirrte über die Festungsmauer und prallte klirrend an den Steinen ab. Aber von drinnen war kein Laut zu hören. Der Feind stieß vor. Einige gegen den Klammwall, andere gegen die Tore der Hornburg. Dort waren die größten Orks und die wilden Menschen aus den Dunlandmooren eingesetzt. Im Schein der Blitze sah man auf jedem Helm und Schild als Wappen die grausige Hand von Isengard. Antwortet ihnen mit Pfeilen, Männer! Sie versuchen, die Tore mit Baumstämmen zu brechen! Komm mit zur Ausfallpforte, Aragorn! Wir werden sie davonjagen! Anduril! Deine geborstene Klinge strahlt wieder! Sie rannten zur Pforte, von der Seite stürzten sie sich auf die Orks mit den Rammbäumen. Anduril hob und senkte sich und glänzte mit weißem Feuer. Voll Schrecken ließen die Orks die schweren Bäume fallen und wandten sich zur Flucht. Doch sie wurden niedergefegt, getötet und in den Bach geworfen. Schau dir die eisernen Riegel an und diese Angeln. Wir sind gerade recht gekommen. Komm, Eomer, wir können nicht hier draußen bleiben. Orks, immer mehr Orks. Wir müssen zurück. Pass auf! Ich bin umzingelt! Aber ich bin doch bei euch, Herr. Da! Und da! Und noch ein Ork kommt hinweg mit dir, Scheusal. Meine Axt in deinen Schädel. Da! Und noch einmal. Danke, Gimli. Ich wusste nicht, dass ihr mit uns den Ausfall gemacht hattet. Ich folgte euch, um die Schläfrigkeit abzuschütteln. Das ist doch einmal gut gegangen. Hier hab ich erwischt. Es wird mir nicht leicht fallen, euch das zu vergelten, Freund Gimli. Nun aber wieder hinein in die Burg. Der Himmel klärte sich langsam auf und der helle Mond schien. Doch brachte das Licht den Reitern der Mark wenig Hoffnung. Der Feind vor ihnen schien sich vermehrt statt vermindert zu haben. Der Ausfall hatte nur kurzen Aufschub gewährt. Der Angriff gegen die Tore wurde verdoppelt. Hinüber zu den Pferden! Sie wollen die Pferde! Wir müssen das Loch verstopfen! 21, 22. Meine Rechnung beträgt 3 Dutzend. Diese Nacht kommt mir wie Jahre vor! Die Orks waren in der Burg, aber die aufgetürmten Steine und Balken hielten sie noch zurück. Langsam wurden die Männer von Rohan müde. Alle Pfeile waren verbraucht, die Speere waren verschossen, die Schwerter schartig. Die Morgendämmerung ist nicht mehr fern. Sie werden auch nicht schwach in der Sonne. Diese Geschöpfe von Isengard, diese halben Orks und Bilbis-Menschen, die Sarumans verderbte Zauberkraft gezüchtet hat. Saruman hat ihren Hass geschürt. Sie werden nicht zurückweichen, ob Tag oder Nacht sie umgehen. Heißt es nicht? Die Hornburg wurde noch niemals eingenommen. So sagen die Sänger. Sie haben den Klammbach umgelenkt. Seht das Feuer! Sie haben das Feuer von Orthanc uns unter den Füßen angezündet. Über dem Wall und unter dem Wall wogte der letzte Angriff. Die Verteidigung wurde davongefegt. Einige bahnten sich ihren Weg zurück in die Festung. Andere wurden in die Klamm getrieben. Aragorn stolperte die Treppe zur Festung hinauf. Feinde sprangen hinter ihm her. Legolas schoss seinen letzten Pfeil einem in die Kehle. Im Hinunterfallen riss er andere Orks mit sich. Endlich waren die Freunde oben. Schlugen rasch die Tür hinter sich zu. Wo ist Gimli? Ich weiß nicht. Zuletzt sah ich ihn auf dem Platz hinter dem Wall kämpfen. Aber der Feind hat uns getrennt. Das ist eine schlechte Nachricht. Er ist beherzt und stark. Er wird in die Klamm entkommen. Das muss meine Hoffnung sein. Der Tag graute. Und für Frodo und Sam war die Wanderung nach Mordor vorüber. Sie standen vor dem Cirith Gorgor, dem Geisterpass, den Eingang zum Lande des Feindes. Hohe Felswände stiegen zu beiden Seiten des Passes hinauf. Darauf standen beinschwarz und kahl die Zähne von Mordor, 2 starke und hohe Türme. Vor langer Zeit waren sie von Menschen erbaut worden, in ihrem Stolz auf Saurons Niederwerfung und Flucht. Doch die Stärke der Menschen schwand und lange Jahre standen die Türme leer. Dann kehrte Sauron zurück. Nun wurden die Türme ausgebessert, mit Waffen bestückt und mit unaufhörlicher Wachsamkeit bemannt. Dunkle Fensterhöhlen gingen nach Norden und Osten und Westen. Und aus jedem Fenster starrten schlaflose Augen. Quer über den Pass hatte der dunkle Herrscher einen steinernen Wall gebaut. In ihm gab es ein einziges eisernes Tor. Niemand konnte an den Zähnen von Mordor vorbei, es sei denn, Sauron hätte ihn zu sich bestellt. Oder er wüsste die geheime Losung, die Morannon, das schwarze Tor, öffnete. Na? Hier sind wir. Hier ist das Tor. Für mich sieht es so aus, als ob das ungefähr so weit ist, wie wir je kommen werden. Wir können nicht weiter. Es ist Smeargol, hat es gesagt. Wir werden zum Tor gehen. Dann werden wir sehen. Und oh, wir sehen es. Oh ja, Schatz, wir sehen es. Liegend hinter dem Rand einer felsigen Mulde starrten die Hobbits voller Verzweiflung auf die Türme und den Wall mit dem Tor. Warum zum Henker hast du uns hierher gebracht? Der Herr hat's gesagt. Hat gesagt, bring uns zum Tor. Also gut, Smeargol tut es. Der hat's gesagt, der kluge Herr. Oh. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe es gesagt, weil ich beabsichtigte, nach Mordor zu gehen und keinen anderen Weg wusste. Der Tag kam, die fahle Sonne schien matt über die leblosen Grate des Ered Lituhi. Ein neuer, schrecklicher Tag der Angst und des Kampfes war für Mordor angebrochen. Die Nachtwachen wurden in ihre Verliese geschickt und die Tagwachen, bösäugig und grausam, zogen auf ihre Posten. Stahl schimmerte undeutlich auf den Zinnen. Ich werde diesen Weg nehmen. Ich bitte niemanden, mit mir zu gehen. Nein. Nein. Nicht. Kein Zweck. Bring den Schatz nicht zu ihm. Wenn er ihn bekommt, wird er uns alle vernichten. Behalte ihn, netter Herr, und geh weg, ja. Oder gib ihn Smeargol zurück, ja. Smeargol wird ihn gut aufheben, ja. Wird viel Gutes tun für kleine Hobbits, ja. Mir ist befohlen worden, in das Land Mordor zu gehen. Was kommt, das muss eben kommen. Nein, Herr, nicht diesen Weg. Bitte, es gibt einen anderen Weg. Ja. Dunkler, schwieriger zu finden. Ja. Lass Smeargol ihn dir zeigen. Sam runzelte die Stirn. Er vermutete, dass die beiden Hälften von Smeargol und Gollum Waffenstillstand und ein einstweiliges Bündnis geschlossen hatten. Keiner von beiden wollte, dass der Feind den Ring bekam. Beide wollten Frodo davor bewahren, dass der Feind ihn gefangen nahm. Warum hast du vorher nie davon gesprochen? Der Herr sagt, bring uns zum Tor und dann auf Wiedersehen. Aber jetzt sagt der Evil hinein, deshalb hat Smeargol Angst. Netter Herr, Smeargol will helfen, anderen Weg zu gehen. Wer es geschafft hatte, war im inneren Teil der Festung. Mit Entsetzen stellte Aragorn fest, dass Eomer die Hornburg nicht mehr erreicht hatte. Nein, er kam nicht zum Felsen. Aber der Zwerg war bei ihm, als das Wasser niederrauschte. Im Turm stand der König und schaute über das Tal. Was gibt es Neues, Aragorn? Der Klammwall ist genommen. Die ganze Verteidigung hinweggefegt. Ist Eomer hier? Nein, Herr. Doch haben sich viele eurer Leute in die Klamm gerettet. Ich verzehre mich in diesem Gefängnis. Hier seid ihr in der stärksten Festung der Mark. Wir haben mehr Hoffnung, euch in der Hornburg zu verteidigen als anderswo. Mein Herz ist wieder voller Zweifel. Sagt das nicht, Herr. Die Welt verändert sich. Alles, was einst stark war, erweist sich nun als unsicher. Hätte ich gewusst, dass Isengards Stärke so groß ist, wäre ich nicht so unbesonnen losgeritten. Trotz Gandalfs Zauberkunst. Beurteilt Gandalfs Rat erst, wenn alles vorüber ist. Ich will nicht hier enden, gefangen wie ein alter Dachs in einer Falle. Wenn die Morgendämmerung kommt, werde ich Helms Horn blasen und mit meinem Mann hinausreiten. Ich werde mit euch reiten, Herr. Aragorn kehrte zu den inneren Wällen zurück. Legolas begleitete ihn. Sie standen über den großen Toren und sahen nach unten. Sie versuchen, die Wallkrone zu entern. Der östliche Himmel wird langsam hell. Aragorn hob die waffenlose Hand und gab den Orks unten das Zeichen zu unterhandeln. Was willst? Dann bring deinen König gleich mit, den Drückeberger. Wir sind die kämpfenden Uruk-hai. Komm herunter! Der König bleibt oder kommt, wie es ihm beliebt. Was tust du dann hier? Willst wohl die Größe unseres Heeres sehen? Ich schaue nach der Morgendämmerung. Und was ist mit der Morgendämmerung? Meinst du, wir töten und siegen nur in der Nacht? Niemand weiß, was ihm der neue Tag bringen wird. Geh weg, oder wir schießen dich vom Wall herunter. Das ist keine Unterhandlung. Du hast nichts zu sagen. Das habe ich noch zu sagen. Kein Feind hat bislang die Hornburg eingenommen. Zieht ab. Kein einziger von euch wird verschont werden. Seht nur, Aragorn. Der König kommt. Auf seinem Pferd reitet er den Kämpfern voran. Helms Horn ertönt. Ja. Helm für König Theoden! Vorwärts, Erlingas! Der König voran brauste die Streitmacht aus der Burg hinaus, fegte über den Dammweg und weder Ork noch Mensch hielt ihnen stand. Die Gegner weinten und jammerten, denn Staunen und Furcht waren über sie gekommen. Theoden hielt das Heer an. Es war nun heller Tag und sie saßen stumm auf ihren Pferden. Das Land war mit einem Mal verwandelt. Wo vorher das grüne Tal gelegen hatte und grasbedeckte Hänge sich die Berge hinaufzogen, ragte jetzt ein undurchdringlicher Wald auf. Große Bäume, kahl und still, standen dort in einer Reihe hinter der anderen mit verschlungenen Zweigen und altersgrauen Wipfeln. Sarumans Heere kauerten zwischen dem König und dem Saum des namenlosen Waldes. Und von Westen näherte sich ihr endgültiges Verhängnis. Dort erschien plötzlich auf einem Grat ein weißer Reiter. Hinter ihm 1000 Mann, die Schwerter in den Händen. Und in ihrer Mitte schritt ein Mann mit einem roten Schild. Erkenbrand. Erkenbrand mit seinem roten Schild. Seht, der weiße Reiter. Gandalf ist wiedergekommen. Gandalf. Mithrandir. Das ist Zauberei. Kommt, ich möchte mir diesen stummen, dunklen Wald ansehen, ehe der Zauber vergeht. Die Heere von Isengard schrien, lenkten ihre Flucht hierhin und dorthin. Hinab von den Bergen sprang Erkenbrand, der Herr von Westfold. Hinab sprang Schattenfell. Die wilden Menschen fielen vor ihm zu Boden. Die Orks warfen Schwert und Speer beiseite. Wie schwarzer Rauch vom Wind getrieben, so flohen sie.